Sergi, Mama, du, ich, deine Freundin Margaret, der Felsen auf unserem Hügel, die Bäume im Park, die rote Scheune vor meinem Küchenfenster, der Wagen mit den Platten, die Armbanduhr, die immer wieder stehen bleibt, sie alle haben ihr eigenes Leuchten, ihre eigene Energie, ihren eigenen Raum. Und sie alle erstrahlen, wenn wir ihnen mit Fühlen Gewahrsein begegnen. Wir können die Dinge erkennen, wenn wir ihnen unser Fühlen zuwenden. Wenn dein Wagen nicht anspringen will, wende dich ihm mit deinem Fühlen zu. Du kannst fühlen, weshalb er nicht anspringt. Die Rosen, wenn ich mein Fühlen zu ihnen hingehen lasse, weiß ich, was sie brauchen. Sergi, wenn sie diesen Blick aufsetzt, lass dein Fühlen zu ihr hingehen und du weißt, was sie dir sagen will. Wende dein Fühlen der Erde zu. Du fühlst ihre Bereitschaft zu tragen und zu nähren und du weißt, wie traurig sie ist. Lass dein Gewahrsein fühlend in den Raum hinausgehen und du findest deine Weisheit und Einsicht, die das Denken nicht bieten kann. Manche Menschen sprechen mit Blumen. Andere sagen, so ein Blödsinn. Blumen sprechen doch nicht. In welcher Sprache denn auch? Deutsch? Französisch? Englisch? Swahili? Aber das ist eigentlich Blödsinn, nicht wahr? Blumen sprechen im Fühlen. Sie sprechen durch Energiemuster. Und wenn wir eine Blume oder etwas anderes anschauen und wirklich sehen, fühlen wir das Muster ihres Fühlens. Wir können in Resonanz mit diesem Muster treten. Wenn jemand mit Pflanzen spricht, dann ist das eben seine Art, sein Fühlen mitzuteilen. Und das Fühlen wird von den Blumen erwidert, durch Resonanz. Unsere Welt ist ein unendlicher Kreislauf des Austauschs von Fühlen, Energie und Gewahrsein. Großzügigkeit. Aber lass uns die Welt nicht einfach als das nehmen, was ohne weiteres zu sehen ist. Es könnte noch viel mehr in ihr geben. Helferwesen, Götter, Engel, Dralas. Vielleicht können wir auch sie erkennen, wenn wir unser Herz öffnen, wenn wir das Fühlen wahrnehmen lernen. Wir können ihnen den Zugang zu unserem Leben erleichtern. Wir können mit Mustern aller Art und aller Größenordnungen in Resonanz treten und Verbindung zum großen Ozean des Energie-, Fühlen-, Gewahrseins aufnehmen, wenn wir die kleinsten Einzelheiten unseres Lebens mit wacher Aufmerksamkeit wahrnehmen und ihrer Verbundenheit nachspüren. Feiern wir also die Unermesslichkeit, die Lebendigkeit, die Güte der Welt. Laden wir Sergi und den Felsbrocken und die Götter und die Dämonen, wenn sie es wagen, und alle anderen ein, die sich gern anschließen möchten. Das könnte der Anfang einer guten Gesellschaft sein. So, Vanessa, morgen geht meine Klausur zu Ende. Nach diesen 3 Wochen des Briefeschreibens wird es wohl ein wenig seltsam, aber auch schön sein, dich und Mama wiederzusehen und dann im Büro die alten vertrauten Muster. Ich habe in diesem letzten Brief versucht, die Reise zu rekapitulieren, die wir in diesen 3 Wochen zusammen gemacht haben. Du warst zwar nicht wirklich hier bei mir in der Hütte, aber in meinem Fühlen warst du es ganz deutlich, und mir ist wirklich so, als wären wir zusammengereist. Dir und deiner Generation meine ganze Liebe. Dein Papa. Das war Briefe an Vanessa über Liebe, Physik und die Wiederverzauberung der Welt von Jeremy W. Hayward. Gesprochen von Christoph Lindert.